Ja, hier sind wir wieder bei Reducation. Es geht weiter mit den Terminen. Als ersten Termin, ich habe ja eben schon die Ehrengäste erwähnt, die veranstalten morgen um 13 Uhr einen Sektempfang in der Vilfalk Innenhof. Wer Sekt mitbringt, wird empfangen. Und ja, dann gibt es noch eine Menge ernsthafte Termine. Bitte. Wie zum Beispiel eben schon angeklungen, die FOKÜ morgen in der alten Mensa. Um 20 Uhr geht's los. Der politische Nachtisch wird dieses Mal von der Recht auf Stadtgruppe bereitet. Am Samstag, auch das hatten wir eben schon, gibt es ab Bahnhof Friedrichsdorf bei Marburg die Demonstration Rassismus tötet gegen rechte Gewalt um 15 Uhr. Am 22.02., also am Samstag, soll mit einer Demonstration durchs Dauphetal das Bewusstsein dafür wachgehalten werden, dass Neonazi-Gewalt und Rassismus alltäglich sind, auch in Marburg-Biedenkopf. Am 24.02., dem Montag, gibt es den Workshop Caring for Communism, veranstaltet von der Gruppe Dissident. Die Krise der Reproduktion sichtbar machen, heißt es dort in der Rakete im Bettenhaus. Das ist die Kneipe desselben. Veranstaltet im Rahmen des Frauenkampftags 2014. Beginn hier ist 17:30 Uhr am Montag. Am 25.02. gibt es einen Input und eine Diskussion zum Thema evangelikale Strukturen in und um Marburg in der Riot Girl Kneipe, ebenfalls im Bettenhauskeller in der Emil-Markov-Straße. Hier geht es um 22 Uhr los und auch das findet im Kontext des Frauenkampftages statt und eines anderen Termins, der auch am 8.3. stattfinden wird, auf den wir gleich noch kommen. Am selben Tag, schon vorher, komisch, dass wir das noch nicht geordnet haben, gibt es im Traumakino den Film The Itty Bitty Titty Komitee. Ein bisschen Comedy, ein bisschen Riot Girl und viel Feminismus. Die Teenagerin Anna ist nicht gerade zufrieden mit ihrem Leben, bis sie Sadie aus der radikal-feministischen Gruppe Klitz in Action, kurz CIA, kennenlernt und sich in sie verliebt. Der Film behandelt neben Feminismus und Homosexualität auch Themen wie Homophobie und Transgender und bildet so einen sehenswerten Kontrast zum heteronormativen Film-Mainstream. Eintritt 4 Euro. Am 27.02. gibt es eine Mobi-Veranstaltung gegen den Tausendkreuzmarsch in Münster. Der genaue Ort und die Uhrzeit sind noch nicht bekannt, aber ihr findet sie zeitnah auf prochoicemarburg.blogsport.de. Am 1. März gibt es, wie auch schon heute erwähnt, das Forum Eine Stadt für alle. Ein alternativer runder Tisch, organisiert von der Gruppe Traumklinik für ein Recht auf Stadt Marburg. Von 13:30 Uhr bis 18 Uhr in der Alten Mensa. Am 2. März darauf dann der Brunch in der Baribar am Trauma. Am 8.3. am Frauenkampftag gibt es natürlich in Marburg viele Aktionen veranstaltet vom Frauen- und Geschlechterreferat. Nee, wie heißt das? Frau der Stadt, die Gleichberechtigungsreferat. Auf jeden Fall gibt es viele Termine hier in Marburg. Oh Gott, das war ziemlich peinlich. Aber das auch nur, weil es halb improvisiert. Der eigentliche Termin ist nämlich die Fahrt nach Münster gegen den besagten 1000-Kreuze-Marsch. Mehr Infos findet ihr auch hier auf prochoicemarburg.blogsport.de. Ab Montag, den 10. März, gibt es im Rathaus die Ausstellung Neofaschismus in Deutschland, organisiert vom Antifaschistischen Ratschlag und dem VVNBDA, dem Verein der Verfolgten und Vertriebenen des Naziregimes, Bund der Antifaschisten. Die Auftaktveranstaltung ist ebenfalls am Montag, den 10. März, mit Ulrich Schneider unter dem Thema Einführung Neofaschismus in der Bundesrepublik. Am 13. März, im selben Kontext, auch im Marburger Rathaus um 19 Uhr, redet Gerd Wiegel zu NSU, Untersuchungsausschuss und Prozess. Veranstaltet ebenfalls vom Antifaschistischen Ratschlag. Am 15. März heißt es auf nach Koblenz, um den dortigen Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Dort läuft seit längerem ein Prozess gegen einen Haufen Faschos und deren Freunde. Die wollen eine Soli-Demo veranstalten, die es jetzt zu verhindern gilt. Mehr Infos bei infobüro.org. Und am Mittwoch, den 19. März 2014, gibt es im Marburger Rathaus die dritte Veranstaltungsreihe in dem Kontext Neofaschismus in Deutschland. Philipp Becher redet zu Populismus, der harmlose Neofaschismus, der schrille Konservatismus oder ebenfalls veranstaltet vom Antifaschistischen Ratschlag. Thematisch hören wir jetzt Musik aus diesem Kontext. Wir hören KIZ Biergarten Eden.